Pressemitteilung der Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen. 31. August 2012. Piraten schärfen ihr Wirtschaftsprofil. Expertendiskurs mit Professor Bontrup. Ahoi! Am Mittwoch, 5. September 2012 um 18 Uhr kommt Professor Heinz-Josef Bontrup zu einem Expertendiskurs in die Fraktion. Der Wirtschaftswissenschaftler ist Dozent an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen und Mitglied der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, Memorandumgruppe. Professor Bontrup wird die Fraktionsveranstaltung mit einem Vortrag zum Thema NRW-Landeshaushalt, Gestaltungsmöglichkeiten zwischen Schuldenbremse, ESM und Fiskalpakt beginnen. Anschließend diskutiert er mit den 20 Piraten Fragen rund um Wirtschaft und Finanzen. Als Querdenker und Kritiker des Fiskalvertrags wird er die Meinung der Abgeordneten um viele Perspektiven bereichern und eine spannende Diskussion lostreten. Wir laden alle interessierten Bürger ein, am Expertendiskurs mit Professor Bontrup teilzunehmen. Die Veranstaltung wird per Livestream übertragen und greift dabei auch Fragen der Bürger auf. Ihr alle habt ab sofort die Gelegenheit, über die verschiedenen Online-Kanäle Fragen zu stellen. Fragen können per E-Mail gesendet werden an piratenstunde@piratenfraktion-nrw.de. Über die folgenden Plattformen gestellt werden: www.twitter.com/20piraten. Fragen bitte mit dem Hashtag Piratenstunde markieren. Über Facebook www.facebook.de/piratenfraktion-nrw. Über Google Plus www.gplus.to/piratenfraktion-nrw. Den Link zum Stream erreicht ihr ab dem 5.9.2012, 17.30 Uhr über unseren Blog www.piratenfraktion-nrw.de. Viele Grüße, Jens Offiera, Pressestelle der Piratenfraktion Landtag NRW. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.